1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes und sonniges Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Talkwoche und wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Jens. Jens ist 34. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Jens, um was geht's? Ja, es geht darum, ich war am Dienstag beim Urologen und der hat bei mir einen Hodentumor festgestellt. Oh. Ja, das war ziemlich schlimm. Also das hat sich eigentlich so bemerkbar gemacht. Ich war Montag bei einer Inventur und hatte dann abends Schmerzen bekommen, weil ich musste mich dann auch viel bücken. Mhm. Ich habe mir da eigentlich nicht viel bei gedacht, weil ich hatte auch öfter schon Nebenhodenentzündungen. Also die Schmerzen waren im Hoden? Ja, die waren im Hoden. Ja. Man muss sich das so vorstellen, als wenn man quasi den Hoden so quetscht oder so mit der Hand da so, ja, so zusammenquetscht. Mhm. Ja, und dann bin ich dann Dienstag zum Urologen gegangen. Und ja, der hat dann mit Ultraschall das untersucht und hat direkt gesagt, dass da was nicht stimmt, dass das böse aussieht und dass ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus muss. Und ja, der hat dann sofort beim Professor hier in der Spezialklinik in Mönchengladbach angerufen und mit dem telefoniert, wie gesagt. Und dann bin ich dann Mittwoch in die Klinik rein. Ja. Wurde dann noch untersucht. Erstmal morgens haben die dann nochmal einen Ultraschall gemacht, die Ärzte. Und da ging es darum, ob jetzt zum Beispiel, ob von dem linken Hoden zum Beispiel noch eine Biopsie genommen werden soll oder nicht. Also von den Betroffenen? Der Betroffene war der Rechte. Ach so. Aber das ist dann oft so, dass man dann von dem Gegenhoden dann auch nochmal eine Biopsie nimmt, eine Probe aus Sicherheitsgründen. Natürlich, ja. Ne, weil man weiß ja nie so. Stelle ich mir auch nicht so schön vor, da eine Probe rauszuziehen. Nee. Und dann war das aber so, an dem Abend vor der Operation, also ich wurde am Donnerstag operiert. Schnell ging das alles? Ja, an dem Abend vor der Operation hat man mich dann nochmal untersucht, hat man dann nochmal einen Ultraschall gemacht und dann, das war aber diesmal ein anderer Arzt, ein Oberarzt, und der meinte dann aber, nee, da braucht man eigentlich keine Biopsie machen, also die andere Seite sieht ganz gut aus. Ja. Ne? Was ist nun bei der Operation gemacht worden? Ja, bei der Operation wurde der komplette rechte Hoden dann entfernt und dann ja in die Pathologie quasi eingeschickt. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass du auch rundherum untersucht worden bist, der ganze Körper. Ja, genau. Das ist dann einen Tag später passiert. Und zwar ist das dann so, wenn man so einen Hodentumor hat, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass der streut. Ja, deswegen wie bei allen Tumoren, ja klar. Ja, genau, und deswegen hat man dann am Freitag hat man dann ein CT gemacht, erstmal des Bauchraums, ja, und da ist dann was Schlimmes passiert, was mich bis jetzt noch schockiert. Und zwar, man hat mich vorher gefragt, ob ich auf Kontrastmittel allergisch reagiere. Mhm. Ja, das wusste ich nicht genau. Ich hatte zwar früher schon mal CTs bekommen, aber man bekommt ja nicht immer Kontrastmittel. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nö, eigentlich nicht, ist zumindest nicht bekannt. Ja. Ja, und dann habe ich morgens dann, habe ich erstmal so was zu trinken bekommen. Das sah aus wie so Milch, Milchflüssigkeit, hat auch ein bisschen süßlich geschmeckt. Das habe ich dann erstmal getrunken. Und dann hat man mich ins Nachbarkrankenhaus gefahren, weil die in dem Krankenhaus, wo ich war, es gab also eine allergische Reaktion auf diese Kontrastmittel. Ja, und zwar war das ganz heftig. Das war dann so, Ich habe dann, als ich in der Röhre war, wurde mir erstmal heiß, so richtig heiß. Ja. Dann habe ich so einen Metallgeschmack im Mund bekommen und dann ist die ganze Hitze in den Kopf gestiegen. Und dann wurde mir ganz plötzlich ganz schlecht und ich habe keine Luft mehr bekommen. Also es ist quasi... Ja, aber du hast dann den Notknopf wahrscheinlich gedrückt, um da rauszukommen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Sache dann glimpflich über die Bühne gegangen ist, sonst würden wir uns gar nicht unterhalten. Ja. Erzähl doch mal, wie die pathologische Untersuchung des Hodens ausgegangen ist. Ja, also das Ergebnis steht noch aus. Das bekomme ich erst am Donnerstag. Mhm. Konnte man denn aufgrund dieser allergischen Reaktion eben das, den oder das CT, weiß ich gar nicht genau, weiter durchführen? Ja, das war halt so, man hat erstmal eine kurze Pause gemacht und hat erstmal überlegt, ist jetzt genug Kontrastmittel reingekommen oder nicht in den Körper? Ja. Und da hat man gesagt, ja, ist genug drin. Und man hatte mir natürlich ein Gegenmittel gespritzt, so Adrenalin und Cortison und was weiß ich, so ein ganzer Cocktail. Und dann ging es mir auch wieder halbwegs besser. Also man konnte eine Untersuchung durchziehen? Ja. Was ist bei der Untersuchung rausgekommen? Ja, also ich habe jetzt erstmal nur so einen Kurzbefund bekommen. Mhm. Und da hat man jetzt erstmal nichts gefunden. So, das war schon mal eine gute Nachricht. Ja. Das war schon mal eine sehr gute Nachricht. Und hoffen wir, dass von der Pathologie da auch nichts besonders Beängstigendes mehr kommt. Und ist ja Hodenkrebs auch eine Form des Krebs, wenn man das rechtzeitig erkennt, der große Heilungschancen hat. Ja, eben, das hat man mir auch gesagt. Das Problem ist ganz einfach, ich war noch Ende des Jahres beim Urologen und da hatte man gar nichts festgestellt. Und da meine Hoden generell etwas unterschiedlich groß sind und ich auch öfters Nebenhodenentzündung habe ich mir halt auch nichts dabei. Aber das ist ja immer so, dass das alte Lied bei den Routine, bei den Vorsorgeuntersuchungen. Du gehst heute zur Vorsorgeuntersuchung und das ist alles in Ordnung. Ja. Und am nächsten Tag kann der Krebs ausbrechen. Ja, und das ist genau die Gefahr. Man kann sich nie sicher sein. Und der Krebs ist 2x2 Zentimeter groß. Mhm. Und was mir jetzt natürlich Sorge macht, ist, hat der jetzt gestreut? Wenn ja, wie ist das Streufaktor? Na gut, aber offensichtlich ja eben nicht aufgrund der Untersuchung. Ja, aufgrund des CTs und so weiter, ja, aber es fehlt halt noch die Pathologie, weil man kann nur, wenn man diesen Hoden in einen Feinschnitt untersucht, kann man dann auch feststellen, ob dann innerhalb des Hodens schon eine Streuung stattgefunden hat. Also wie aggressiv der Krebs auch ist, ich verstehe schon. Genau. Hast du jetzt nur einen Hoden oder hat man dir ein Implantat eingesetzt? Nein, ich habe jetzt nur noch einen, einen linken. Aber die haben das kosmetisch so gut gemacht. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass quasi ein Hoden jetzt leer ist und einer voll, sondern man hat jetzt quasi die Hülle von dem leeren, hat man jetzt um den richtigen Hoden gelegt, so rundherum. Und dadurch wirkt der Hoden, der normalerweise kleiner ist, größer. Also man sieht das jetzt, wenn man... Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Die Hülle von dem leeren... Ja, also man hat ja den alten Hoden und dann ist ja diese Haut übrig. Ja. Und man hat diese Haut, hat man jetzt um den Hoden, hat man die jetzt so rumgenäht. Das ist also man hat die Haut nicht mit rausgenommen. Man hat nicht den kompletten Hoden herausgenommen. Den Hoden ja, aber diese Hülle, also den Sack nicht. Quasi. Den Hodensack hat man nicht rausgenommen. Ja gut, das ist klar. So, und das hat man dann irgendwie so vernäht, dass man jetzt also nicht denkt, man hat jetzt einen leeren Sack, wo nichts drin ist und das schwabbert da rum und der andere ist quasi okay, voll. Okay, das heißt, du kannst damit ganz gut zurechtkommen. Ja. Ja. So, da drücken wir jetzt die Daumen, dass das Ergebnis von der Pathologie auch beruhigend für dich ist. Ich hoffe es sehr. Ich habe natürlich Angst und ich mache mich ja auch jetzt verrückt. Das absolut, da hat man immer Angst, wenn man sowas hinter sich hat. Das wäre eine Schockwoche für dich dann. Ja. Ja. Nur was ich noch ganz abschließend kurz sagen möchte, ist, ich finde es ganz wichtig, dass junge Leute, gerade weil es auch so die meisten zwischen 20 und 40 betrifft, also die Altersgruppe, wenn man irgendwelche Warnsignale merkt, zum Beispiel Verhärtung oder Druckgefühle oder irgendwelche Schmerzen hat, man sollte sich nicht genieren, zum Arzt zu gehen. Ja, ja, natürlich. Weil ich habe jetzt, es gibt ja Zeilersorten, ich habe die Sorte, die schnell und unkontrolliert wächst. Mhm. Und das geht ganz schnell. Und wenn man dann nicht rechtzeitig geht, kann das wirklich zu spät sein. Du hast völlig recht und sehr nett, dass du dazu aufrufst. Denn viele Leute haben ja auch ein bisschen Scheu und schämen sich dann zum Urologen zu gehen, viele Jungs, und denken, naja, wird schon wieder ein... Einmal hin, der guckt sich jetzt an, packt dran und macht Ultraschall und dann weiß er schon, was los ist. Immer sicher. Und man hat mir gesagt, wie gesagt, die Chancen sind gut, aber es ist wichtig, dass man auch wirklich zum Arzt geht und sich nicht schämt. Genau. So, Jens, wir drücken dir alle die Daumen und hoffen, dass alles gut wird. Kann ich vielleicht noch kurz mit deinem Psychologen sprechen? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Super, vielen Dank. Alles Gute, Jens. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch oder meldet uns domian@wdr.de. Hier ist Marion. Marion ist 47. Hallo, Marion. Hallo Domian. So, Marion. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, hallo. Ja, das sind echte Sorgen. Ich glaube, dann sind meine gar nicht so groß. Erzähl mal. Ja, und zwar geht es darum, dass ich seit einem Jahr mit einem Mann zusammen bin, mehr oder weniger, der verheiratet ist. Mhm. Heimlich und, also. Heimlich, ja. Ja, eigentlich war das für mich immer ein Tabuthema. Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen schon sehr geradlinig und es war eigentlich immer klar, wenn ich höre, derjenige ist liiert oder wie auch immer, dann... Finger davon. Ja. Ja. Aber du bist solo. Ich bin solo seit 2 Jahren. Ja. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Ja. So, ein Jahr. Ja. Die heimliche Geliebte. Ja, ist gar nicht zum Lachen eigentlich, ne? Aber so ist es, ne? Ja, so ist es. Bist du wirklich, also bist du die Geliebte? Ist das eine Liebesbeziehung oder ist das eine Sexaffäre? Also ich glaube schon, dass er mich richtig gerne hat mittlerweile und ich ihn auch. Und wenn er alleine wäre, dann habe ich auch schon so gedacht und gesagt, könnte das nochmal so mein Traummann gewesen sein oder werden können oder wie auch immer man wie das alt, nennt. Wie alt ist er? 50. Ja. Ja. Aber wie gesagt, soll nicht sein. Und ja, ich habe schon öfter deine Sendung und ich höre die auch ganz gern. Mhm. Und bin auch so in dieser Branche vom Krankenhaus, deswegen nicht immer ganz so spät im Bett, aber sonst schon so Nachtschwärmer. Mhm. Und dann höre ich die öfter und dann waren noch öfter so schon Frauen und Männer, die natürlich auch in diesen Situationen waren. Ja, sind dann, oft Leute in der Lage, ja genau. Höre ich natürlich richtig auf und denke immer, ja toll, Parallelen und auch nicht. Mhm. Und dann denke ich immer, ja, was mache ich jetzt? Irgendwann rufe ich den Domian mal an und frage ihn. Aber du weißt die Antwort ganz genau, weil ich weiß genau, naja, was du immer antwortest. Lass uns doch mal über deine Situation weitersprechen. Ja. Also ein Jahr läuft das so. Ja. Wie oft seht ihr euch? Ja, eigentlich so, sagen wir mal, 2-mal die Woche. Wo seht ihr euch? Ja, entweder fahre ich zu ihm und wir treffen uns einfach und gehen abends was trinken oder eine Kleinigkeit essen. Du kannst zu ihm fahren? Wo ist seine Frau? Nein, also da, wo er arbeitet. Ach so. Ein Ort weiter. Ach so, ja. Also nicht weit, einen Ort neben meinem Ort förmlich. Ne? Ach so, ihr geht dann doch auch schon mal was essen? Das macht er, ja. Und da hat er keine Angst, dass man ihn sehen könnte? Nö, das hat er eigentlich dann nicht so. Er wohnt ja auch wiederum noch einen Ort weiter dahinter, aber ich meine, er kennt da in dem Ort wirklich ganz, ganz viele Leute, weil er da arbeitet und eigentlich auch sehr bekannt ist, sage ich mal. Hat er Kinder? Der hat Kinder, ja. Die sind aber wahrscheinlich schon... Die sind schon groß, also über 20 und eine etwas unter 20. Wie lange ist er verheiratet? Ja, ich sag mal, wenn er über 20-jährige Kinder hat, ist er, glaube ich, auch so lang... Doch, ist er auch so lang verheiratet. Ja. Die Frau weiß überhaupt gar nichts. Ja, ich weiß immer nicht. Ich denke als Frau, wenn ich jetzt auch an mich denke, ich bin, glaube ich, nicht jetzt gerade so die ganz Blöde. Und das hat auch nichts mit blöd zu tun. Aber ich glaube, Frauen merken das irgendwann, oder? Irgendwann. Ja, aber es gibt auch Menschen, die so perfekt lügen und Schauspielern, dass man aus allen Wolken fällt, wenn man das dann erfährt als Partner. Ja, okay. Gibt's auch. Kann sein. Eigentlich ist er nicht der motorische Lügner. Aber wenn er lügt, dann das merke ich sofort. Der kann nicht lügen. Was erzählt er dir über seine Ehe? Bitte? Was erzählt er dir über seine Ehe? Ja, also er erzählt schon und ich muss ja auch in gewissen Dinge glauben, sonst wäre ich jetzt ja jemand, der null Vertrauen zu irgendjemandem hätte und aufbauen könnte, aber dass es eben schon lange, lange, lange kaputt wäre und dass sie sich halt gar nicht viel zu sagen mehr haben. Wie kaputt? Naja, die sich nicht viel zu sagen haben. Wahrscheinlich auch sexuell. Also ich muss es jetzt mal so glauben, ich sitze natürlich nicht auf der Bettkante, aber dass da auch nicht mehr viel ist und dass halt wahrscheinlich, denke ich, mehr oder weniger durch Kinder und Haus zusammenbleiben und vielleicht auch finanzielle Sachen, so wie das ja oft auch ist. Ne? Das hört sich jetzt nach Mutmaßung an. Sagt er das oder glaubst du das? Nee, das sagt er nicht. Also ich sag mal, ich meine das jetzt nicht böse, aber es ist ein Mann, der wenig Rückgrat hat. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viel mehr. Ich bin schon eine Frau, die weiß, was sie kann und will und möchte. Das ist aber eine schlimme Aussage über einen Geliebten, wenn man sagt, das ist ein Mensch, der hat wenig Rückgrat. Ja, aber ich glaube, also ich verlange ja gar nicht, dass er irgendwas macht oder tut. Also ich bin nicht die Frau, die sagt, wenn du das und das nicht machst, dann trenne ich mich oder so. Also diese Erpressersachen, so was viele Frauen machen. Ne? Was stellt er dir denn in Aussicht? Ja, ich denke mal, im Moment gar nichts. Und das ist auch das, was mich mittlerweile... Es soll so weiterlaufen. Ja, traurig macht. Mhm. Du würdest gerne, dass sich eine Veränderung, also dass er sich entscheidet für dich. Es wäre schön, aber ich würde das nie fordern. Das meine ich mit rückgratlos. Ich würde das jetzt nicht machen als böse Aussage, sondern... Warum nicht? Was ist schlimm daran zu sagen, pass mal auf, wir sind jetzt ein Jahr zusammen und meine Gefühle sind so stark für dich, ich möchte mit dir eine wirklich offene Beziehung führen. Lass uns gemeinsam ein neues Leben anfangen. Ja, die Gradlinigkeit vermute ich an ihm nicht. Nee, weil wenn ich das mal nur... Nee, das ist ja egal, was du bei ihm vermutest. Warum sagst du das nicht einmal, um zu hören, was er sagt? Ja, habe ich schon gesagt. Also ich habe schon mal gesprochen, wie sieht's aus? Willst du dein Leben lang mit jemandem noch zusammenbleiben, mit dem du sagst, du hast da gar nichts mehr richtig für oder mit und so? Er muss ja auch für sein Leben irgendwann mal wissen, er soll es jetzt 20 Jahre so weiterlaufen und dann gucke ich mit 70 zurück und sagen wir mal, ich bin nicht der Grund und sage, boah, das war's jetzt gewesen, das war mein Leben. Ich hab aber du hast noch nicht klar zu ihm gesagt, pass mal auf, Klaus oder wie immer er heißen mag, ich möchte mit dir zusammenleben. Ja. Lass uns gemeinsam anfangen. Ja, nee, das vermeide ich eigentlich, weil ich finde die Frauen nicht so ganz in Ordnung, die andere Leute auch so in diesem Punkt unter Druck setzen, ohne dass derjenige selber das weiß. Ja, aber dann weißt du, woran du bist. Ja, stimmt. Aber weißt du, was ich glaube? Du weißt jetzt schon, woran du bist. Wenn du bei denen sagst, das ist ein Mensch ohne Rückgrat, das ist doch eigentlich das Todesurteil für eine Beziehung, für eine Liebe. Wenn ich in jemanden verliebt bin und jemand anderem erzähle, ja, weißt du, eigentlich ist das jemand ohne Rückgrat. Dann ist das Ding gelaufen. Ja, aber es ist ein super, super lieber, also Mann, sag ich mal. Ich meinte es jetzt rückgratlos gar nicht irgendwie böse oder wertend. Ich weiß, ich hoffe, das ist jetzt falsch rübergekommen, aber. Ja, aber es ist jemand, der eine klare Ansage macht und der klar lebt, so verstehe ich das, wie du es sagst. Ja. Der so sich so durchlaviert. Der will dich behalten, der will seine Frau nicht verletzen und wer weiß, was da noch für Sachen dranhängen. Ja. Der nicht konsequent ist. Ja. Ne, das meinst du? Ja, das meine ich. Das fällt ihm total schwer. Das ist ein ganz lieber Mann. So, jetzt musst du natürlich für dich abwägen. Will ich in so einer Larifari-Haltung die nächsten 10 Jahre oder nur 2, 3, 4, 5 Jahre weiterleben? Halte ich das aus? Nee, möchte ich nicht. So. Ja, ich weiß. wenn du sagst... Hab ich ihn so gerne noch. Ja. Ja, gut. Wenn du was zum Kuscheln willst, kauf dir einen Pudel. Ja, das ist ja nur die Haare immer so. Der hat wenigstens nicht. Nein. Nein, im Ernst. Wenn du das für dich so sagst. Ja. Es ist immer schlimm für jemanden, der 5. Rad im Wagen ist. Total. Das halten manche Menschen eine Weile aus. Ich habe hier schon mit Leuten gesprochen, die seit 10, 15 Jahren mitmachen. Das ist die Hölle. Ich finde, das ist die Hölle. Ja, das tut auch weh. Und immer mehr. Ja, immer mehr. Es ist eine permanente Verletzung, weil der andere dir ja immer signalisiert, du bist mir nicht so wichtig, dass ich mit dir mein Leben führen kann. Richtig, ja. Ja, das wollte ich nochmal so vor Augen geführt haben. Man weiß ja nicht, wenn du jetzt einmal so richtig frontal auftrittst, ich weiß es nicht, vielleicht rüttelst du ihn ja wach. Ja, das kann sein. Also gut, ich kann ihm so wichtig sein, dass er irgendwann anfängt zu überlegen und sagt, ja, ich gehe zumindest, ich probiere irgendwas. Oder er hat so viel Angst und das meinte ich jetzt so ein bisschen mit, ja, nicht rückgratslos, aber er hat ja Rückgrat in seinem Job und anderen Dingen, aber dass er dann eben, dass sich eben doch nicht traut. Weil ich weiß nicht, vielleicht hängt ja wirklich so viel dran, jetzt nicht die Kinder alleine. Ich weiß jetzt nicht, ob finanziell da irgendwas ist, ob die Frau den... Aber weißt du mal, alles ist lösbar. Alles ist im wahrsten Sinne des Wortes lösbar. Das denke ich auch. Wenn es will, das habe ich auch schon ganz oft in meinem Leben geschafft. Vielleicht, und deswegen habe ich die Haltung, dass andere das vielleicht auch können. Ja, aber vielleicht verhältst du dich bisher auch so, dass er so denkt, naja, die lässt das ja auch so laufen, also lasse ich es auch so laufen. Richtig. Einmal auf den Tisch hauen. Ja, das kann ich gut. Ja, dann mach es auch. Ja. Marion, da gibt es gar nicht mehr zu sagen. Nee. Okay. Du bist eine entschiedene Frau und dann sei auch entschieden. Aber wenn du jetzt mit ihm heftig sprichst, dann musst du auch konsequent sein. Richtig, das werde ich auch schaffen. Ja, weil das ist nämlich dann lächerlich, wenn du jetzt einmal da die große Frau markierst und dann nach drei Wochen wieder angedackelt kommst. Ne? Ja, natürlich, nein, das würde ich auch nicht machen. Nee, da kann ich schon relativ resolut und konsequent sein. Also, ja, ich wollte es irgendwie nochmal, wie gesagt, ich habe es öfter gehört bei euch und dann dachte ich, irgendwie brauchst du den letzten Aufhänger und den möchtest du vielleicht von Tobias haben. Lass es nicht mit dir machen. Führe eine Entscheidung herbei, egal wie die jetzt ausfällt. Okay. Es wird eine klare Entscheidung sein und letztendlich wird es für dich gut sein. Denke ich auch, tut so oder so weh. In der einen Sache und wenn es in der anderen so ist und er sagt, ich kann und will und mache es nicht, die Stärke nicht, dann tut es auch weh, aber das andere tut auch weh. Das ist halt leider so. Ja. Wir haben alles besprochen. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Marion. Vielmals, ich auch. Alles Gute, Dankeschön, tschüss. Schönen Dank, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, ich möchte euch sagen, was wir diese Woche für ein Thema haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, mein Leben ist in Gefahr. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die zurzeit von jemandem ernsthaft, so ernsthaft bedroht werden, dass ihr wirklich Angst um euer Leben habt oder die in einer sehr gewalttätigen Beziehung leben, die so gewalttätig ist, dass ihr auch Angst um Leib und Leben habt. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die sehr, sehr schwer krank sind und die insofern auch sagen, mein Leben ist in äußerster Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob ich noch lange lebe und ob ich das schaffe. Das ist das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de. Mein Leben ist in Gefahr. Hauptthema diese Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. So, Freithemennacht machen wir jetzt weiter mit dem Gerhard. Und der ist 51. Hallo Gerhard. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar habe ich vor 4 Wochen meinen Vater rausgeworfen. Rausgeworfen? Wo ja. Rausgeworfen? Ja, aus der Wohnung. Aus deiner Wohnung? Ja, aus meiner Wohnung. War er zu Besuch da? Nee, er ist zu uns gezogen. Er ist von meiner Schwester weggezogen. Er hatte wohl Krach mit ihr und ist dann zu mir gekommen und ich war wohl... Wie lange hat er da gewohnt? Ein halbes Jahr. Warum hast du ihn rausgeworfen? Wir hatten einfach zu viel Stress. Warum? Ich habe meine Kinder so erzogen, dass die für sich untereinander da sind und dass die sich gegenseitig helfen. Wie alt sind die Kinder? 20, 23 und 26. Aber die sind nicht mehr in der Wohnung? Doch, wir haben ein großes Rittergut, der älteste Sohn. Ein Rittergut? Ja. Wow. Wir sind von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen-Anhalt gezogen. Toll. Und ich habe gesagt, ich möchte mit meinen Kindern dann auch, wenn sie groß sind, zusammenleben. Und da haben wir uns was Großes gekauft, dass jeder sich was bauen kann. Achso, das ist ja toll. Die ganze Familie ist zusammen. Ja. Lass mich eben kurz fragen, bevor wir weiterreden. Ein Rittergut, ist das ein altes Gut gewesen, was du wieder so aufgepäppelt hast? Das wollen wir jetzt machen, ja. Ah. Ja, man sieht im Fernsehen manchmal solche Geschichten, dass Leute für relativ günstig sowas kaufen, aber dann sehr viel Geld und Herzblut da auch reinstecken müssen, dass das wieder schön wird. Ja, richtig, das machen wir genau. Das haben wir auch mit der oder habe ich mit meinen Kindern so abgesprochen und jeder hat gesagt, ja, machen wir. Und so sollte das auch sein. Wie groß ist das ganze Grundstück? Wir haben 2 Hektar. Ja. Und dann eben noch Stallungen dabei. Ja. Jeder kann seinen Hobbys nachgehen. Ja. Also an und für sich für uns ganz klasse. Wir haben es auch immer sehr gut verstanden. Bist du denn so ein reicher Mann, der sich das leisten kann? Nee, an und für sich nicht, nee. Und wie schafft man das dann? Wir reden gleich über dein Thema weiter. Entschuldige, mich interessiert das gerade mit dem Rittergut. Wie schafft man das denn, sowas dann aufzubauen? Und man muss sich auf seine Kinder verlassen können. Ach, die Kinder? Dass die mitziehen. Achso, dann sind ja quasi 3 Parteien, die in einem Strang ziehen. Ja, richtig. Oder 4 Parteien sogar. Ja. So, zurück zum Vater. Ja. Warum rausgeschmissen? Der ist dann zu uns gekommen und hat sich den Jüngsten als Feindbild, sag ich mal, aufgebaut. Hat alles, was der machte, war verkehrt. Das war der Schlechte und der Älteste war der Gute. Mhm. Mit denen hat er alles besprochen. Ist dann hingegangen, hat dann auch angefangen, die Post bei den Kindern aufzumachen und zu lesen. Und dann war das der erste Krach, den wir ganz groß hatten, dass ich sagte, du kannst nicht einfach hingehen und von den Kindern die Post aufmachen. Nee, und das ist aber schon, das ist schon so selbstverständlich, dass man sich wundert, dass er das überhaupt gemacht hat. Ja, er sagt, das ist einfach so, man kann seinen Kindern nicht vertrauen und wenn da Briefe kommen, dann müsste man als Vater kontrollieren, was das ist. Als Opa. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein und das möchte ich auch nicht, dass du das tust. Haben wir uns das erste Mal ganz kräftig in der Wolle gekriegt. Dann ist er ausgezogen, hat nicht Bescheid gesagt, dass er auszieht, sondern hat gesagt, ja, er ist krank, er muss Spritzen kriegen und ist erstmal in eine Pflege gegangen. Wie alt ist er denn eigentlich? 78. Und die Mutter lebt nicht mehr? Nee, die Mutter ist tot, die ist schon... Ja. Ist er denn eigentlich fit? Ja. Ist fit, ja. Ja. Wie jetzt ist, weiß ich nicht. So, dann kam er aber wieder zurück? Ja, und er ist dann wieder zurückgekommen und hat mich gefragt, hast du was dagegen, dass ich wieder zurückkomme, da wo ich war, das hat nicht geklappt und alles. Und er ist dann auch bei Frauen gewesen und Frauen sind bei ihm sowieso. Er ist bei Frauen gewesen? Was heißt ja, das? Ja, bei einer Freundin und dann eben hat er, weil er auch hier aus dem Osten kam, als Kind, dann hat er noch ein paar Leute kennengelernt und dann ist er immer dahin. Hat uns natürlich dann schlecht gemacht, wie schlecht wir doch sind und er hält es nicht mehr aus und dann ist er doch wieder gekommen. Und was war jetzt so der I-Punkt auf alles? Was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Ja, dass er mich dann bei meiner Tochter, bei dem Schwiegervater, dem zukünftigen, dass er gesagt hat, ich wäre nichts nutz. Ich würde den Staat nur ausnutzen und alles sowas. Ich hätte noch nie gearbeitet und das ist überhaupt nicht wahr. Und da hatte er mir dann gesagt, der eben, oder der zukünftige Schwiegervater, und da habe ich gesagt, das ist genug. Kann nicht sein, weil ich habe 30 Jahre lang immer zu ihm gestanden, egal was er gemacht hat. Das wollte ich gerade fragen, wie war denn dein Verhältnis früher zu ihm, bevor er nun dann zu euch auf das Gut gezogen ist? Wir hatten an und für sich immer ein gutes Verhältnis. Wir haben uns, ja, als wir noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt haben, waren wir 30 Kilometer auseinander. Gut, aber ihr wart eben 30 Kilometer auseinander, da kriegt man sich nicht so ganz hautnah mit. Ja, jetzt sind wir 600 Kilometer auseinander. So, dann hast du ihn, wie hast du ihn rausgeschmissen, wie hast du es gemacht? Ich habe gesagt, also was du dir da erlaubt hast, das ist das Allerletzte. Also ich möchte nicht mehr, dass du hier wohnst. Pack deine Sachen und geh. Und gab es einen Streit? Ja, der Streit eben, dass er mich so schlecht gemacht hat. Nee, ich meine, als du das dann gesagt hast, hat ja, er dann... Natürlich. Ja, also er ist nicht wortlos gegangen. Nee, er hat dann erstmal versucht, mich rauszuschmeißen aus meiner eigenen Wohnung. Und hat gesagt, du hast hier gar nichts zu sagen, deine Kinder haben auch was zu sagen. Mhm. Und dann habe ich mit meinen Kindern gesprochen und dann haben die gesagt, wenn das an dem ist, dann muss er gehen. Also ihr wart euch einig? Ja, richtig. Ja. Und an dem Tag, als ich dann rausgeschmissen hatte, kam dann mein ältester Sohn und sagte, ja, hat Opa sich noch mit dir unterhalten, wegen was anderes? Nee, sag ich, hat er nicht. Mhm. Ich habe ihn rausgeschmissen und dann sagt er, ja, Opa hat heute Morgen Bescheid bekommen, dass er Schilddrüsenkrebs hat. Oh. Ja, und wie? Dann, und da war er schon rausgeschmissen? Ich habe ihn rausgeschmissen gehabt schon vorher. Also mein Sohn wusste Bescheid, ich wusste es nicht. Achso, als du ihn rausgeschmissen hast, wusste der alte Mann schon, dass er Krebs hat? Richtig. Und dein Sohn wusste es auch, und du wusstest es nicht. Und wo ist er jetzt? Er ist jetzt in betreutem Wohnen, kriegt auch da Bestrahlung und alles und Medikamente. Und das Ganze ist vor 4 Wochen gewesen. Mein Sohn war, letzte Woche war er da. Vor 4 Wochen war der rausschmiss. Ja. Hm. Und jetzt war mein Sohn eben da und ist dann wiedergekommen und sagte, also er sieht sehr schlecht aus, hat unheimlich abgebaut. Und er meint, dass er sich innerlich aufgegeben hat. Dass er irgendwo sagt, es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen. Ja, aber die Diagnose zu bekommen und gleich aufzugeben, das sind ja 2 verschiedene Schuhe. Ist er operiert worden? Gab es Chemotherapien? Wie stark ist die Krankheit fortgeschritten? Weißt du das? Ich weiß nur, dass er Chemotherapie im Augenblick kriegt und dass die ihn ziemlich mitnehmen sollen. Kann das sein, dass er so komisch und merkwürdig reagiert hat, weil ihn die Diagnose, von der du nichts wusstest, so durcheinander gebracht hat? Ich weiß es nicht. Also er ist immer unheimlich gern zum Arzt gegangen. Das war seine Lieblingsbeschäftigung. Der ist von einem Arzt zum anderen gelaufen. Na gut, aber jetzt ist er ja wirklich krank. Jetzt ist er wirklich krank. Hast du dich denn in den letzten Wochen gar nicht bei ihm gemeldet? Nee, überhaupt nicht. Weil ich weiß es nicht, weil ich habe mich im Prinzip für meinen jüngsten Sohn entschieden. Und nachdem er mich so schlecht gemacht hat, habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Und ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und jetzt eben, wo der älteste Sohn gekommen ist und hat gesagt, er sieht ganz schlecht aus und lässt sich auch gehen und hat keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm gehen soll, mich mit ihm wieder versöhnen soll. Was rät dein Sohn dir denn? Ja, er weiß auch nicht so richtig. Weil er will nicht sein Opa verlieren und er will mich genauso wenig verlieren. Er sagt, das müssen wir ganz alleine ausmachen. Und er kann mir im Prinzip auch nichts raten. Also, wie du das gerade erzählt hast, war das misslich und unangenehm. Und da muss man gar nicht drüber diskutieren, wenn das so war, hat er sich falsch verhalten, der alte Mann. Dem gegenüber stehen aber Jahrzehnte, in denen du dich gut mit ihm verstanden hast. Das hat ja auch ein großes Gewicht. Das ist dein Vater, mit dem du Jahrzehnte gut ausgekommen bist. Jetzt auf dem Gut nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das, was da passiert ist, ist nicht schön, aber es sind jetzt auch nicht so ganz fundamental schlimme Sachen. Ich würde das mal abtun, so, was heißt abtun? Also abbuchen unter bisschen schäbige Streitereien. Jetzt ist er 78, ist schwer krank und wir wissen nicht, wie schwer krank er ist, ob er vielleicht gar nicht mehr lange zu leben hat. Mhm. Ich sag dir, ich würde an deiner Stelle dahin fahren. Da brichst du dir keinen Abfall. Stell dir mal vor, dein Vater stirbt und du kommst dann ins Grübeln und denkst, Mensch, vielleicht habe ich doch überreagiert und dann ist es zu spät, dann kannst du nicht mehr hinfahren. Ja, ist ja nicht das erste Mal irgendwie sowas gemacht hat. Er hat ja auch bei meiner Schwester geschärft. Die haben ihn im Prinzip auch ausgeworfen, weil er genau dasselbe gemacht hat, wie er bei uns dann auch gemacht hat. Ich verstehe deinen Ärger, Gerhard, aber sind die Karten nicht jetzt ein bisschen neu gemischt durch die schwere Erkrankung und vielleicht sogar durch den herannahenden Tod? Sollte man da nicht in Anbetracht des Todes etwas milder werden? Ja, dann ist genau das, was ich nicht weiß, wie es sein wird, wenn ich ihn jetzt einfach sage, im Prinzip, wo ich sage, irgendwo ist ein Punkt erreicht, es war einfach für mich zu viel. Das verstehe ich ja auch gut. Darüber muss man ja auch gar nicht das jetzt schönreden, das glaube ich ja auch. Aber du könntest ihn einfach besuchen fahren. Einfach mal hinfahren. Du musst ja gar nicht über die alten Kamellen reden. Vielleicht sagt er sogar etwas und entschuldigt sich, vielleicht auch nicht. Aber dann hast du ihn besucht und du warst nochmal da. Ja, da habe ich eben genau meinen Gewissenskonflikt. Denn wenn er jetzt wegstirbt und man ist im Krach auseinandergegangen. Eben, furchtbar. Was spricht dagegen, jetzt dahin zu fahren? Ich bin einfach nur so traurig, dass ich ein Leben lang immer zu ihm gestanden habe, egal was er gemacht hat. Mhm. Ich habe immer gesagt, das ist mein Vater und ich habe ihm alles verziehen, was er gemacht hat. Und jetzt im Prinzip, dass er auch noch meine Familie, jetzt meine eigenen Kinder kaputt machen wollte, da kann ich ja schon uns als Familie kaputt gemacht hat. Bitte? Er hatte uns als Familie schon, seine eigene Familie kaputt gemacht. Warum hat er die kaputt gemacht? Also er ist 1974 ist er verurteilt worden, dass er meine Mutter und meinen jüngsten Sohn umgebracht haben soll. Wie bitte? Ja. Das erzählst du mir jetzt erst? Dein Vater hat deine Mutter umgebracht? Ja. Hat er sie umgebracht oder hat er... Das ist ein Indizienprozess gewesen. Man konnte nicht nachweisen, aber er hatte wohl eine Freundin gehabt... Und das soll wohl der Grund gewesen sein, dass er ein Motiv hatte, meine Mutter umzubringen. Und deinen jüngsten Bruder? Und den jüngsten Bruder, weil er mit im Schlafzimmer bei meiner Mutter schlief. Wie ist deine Mutter umgebracht worden? Es sind Brennflüssigkeiten verstreut worden. Bitte? Es sind Brennflüssigkeiten im Schlafzimmer verstreut worden. Und mein Vater ist dann wohl nach Hause gekommen, so wie er sagte, und hat er gerochen und hat zu meiner Mutter gesagt, hör mal, was hast du gemacht? Und hat dann Benzin gerochen und hat dann die Schlafzimmertür aufgemacht und hat gesagt, hier, mach den Mist weg, wenn ich morgen wiederkomme, dann ziehe ich aus. Und in dem Moment muss wohl der Wohnzimmerofen eine Verpuffung hervorgerufen haben und dabei ist meine Mutter und der jüngste Sohn dann gestorben. Also es war kein vorsätzlicher Mord? Er ist lebenslänglich verurteilt worden. Er ist lebenslänglich verurteilt worden? Ja. Weil man vermutet hat, dass er die Flüssigkeit dort definitiv hingeschüttet hat. Ja, richtig. Und bei uns Jungen im Kinderzimmer war auch brennbare Flüssigkeit. Und hieß dann eben, er hat es nie gestanden. Nein, hat er nie gestanden. Er hat immer gesagt, es ist ein Unfall gewesen. Und wir waren noch mit 6 Kindern und ich bin der Einzige gewesen, der immer zu ihm gestanden hat, der auch gesagt hat, egal was er gemacht hat, ist immer noch mein Vater. Und irgendwo, wenn es so gewesen ist, muss er auch einen Grund gehabt haben. Aber er sagt immer, er ist es nicht gewesen. Lebenslänglich heißt, hieß damals, wie lange war er in Haft? Also lebenslänglich heißt ein Leben lang. Man kann dann nur entlassen werden, wenn man vor einen Ausschuss geht und der sagt dann, lebenslänglich heißt ja eben nicht mehr ein Leben lang. Es gibt ja eine Höchststrafe, die dann nicht... Wie lange war er denn im Knast? Der war 19 Jahre. 19 Jahre? Ja, und ist dann entlassen worden, weil ich dann auch vor der Kommission gegangen bin und habe gesagt, mein Vater, das soziale Umfeld ist gegeben, er kann immer zu mir kommen, egal was passiert. Und daraufhin wurde er dann entlassen. Also jetzt bringst du mich natürlich in eine Bredouille. Wenn dein Vater der Mörder deiner Mutter ist, dann würde ich ihn natürlich nicht besuchen. Dann hätte ich auch nie wieder mit dem Kontakt aufgenommen. Dann wäre dieser Mensch für mich tabu. Ja, gut. Aber hat ein Mensch nicht immer wieder eine zweite Chance verdient? Ja, vielleicht theoretisch ja, aber ich könnte nicht den Menschen, der meine Mutter umgebracht hat, wenn es auch mein Vater wäre, dem könnte ich das nicht verzeihen. Das könnte ich nicht. Ja gut, aber es ist ja nicht nachgewiesen worden, dass er es getan hat. Er okay. sagte, er war es nicht. Okay. So, und ich habe ja auch gegen ihn ausgesagt, dass ich ihn habe weglaufen sehen. Mhm. Und er hat aber trotzdem dann danach auch weiter zu mir Kontakt gehalten und ich bin ihn auch besuchen gefahren. Obwohl ich unheimlich Schwierigkeiten dadurch hatte und alles. Und auch natürlich ein schweres Leben, meine Geschwister auch. Und trotzdem ist aus uns allen was geworden. Ne? Und da hat er natürlich bei mir auch einen Teil dran. Also das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz schwere Gewissensfrage in der Tat, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Wenn du so denkst, hat jeder Mensch sich doch immer wieder eine Chance verdient. Und wenn du so dein ganzes Leben lang gedacht hast, dann wäre es ja auch folgerichtig, dass du dennoch zu ihm hinfährst. Ja, und das weiß ich eben nicht, ob ich dazu bereit bin. Warum bist du jetzt gerade so gebremst, wenn du ihm so viele Chancen schon vorher gegeben hast? Ja, ich meine, irgendwo ist ein Punkt, und wenn er dann in Persönliche geht, und obwohl ich immer zu ihm gehalten habe, und er tritt sich im Grunde genommen so in Kreuz, dass er mich als Schlimm dahinstellt, und egal wer im Ort ist, den hat er seine eben erzählt, er ist gekommen und ist der Retter der Familie, weil bei uns drunter und drüber geht, und okay, er muss sich um alles kümmern. Und wenn er das auch immer abgestritten hat, dass er der Mörder war, was glaubst du denn, was sagt denn so deine Intuition? Also ich gehe dazu und sage, also, dass, so wie er sagte, eben eine Verpuffung war, die er nicht wollte. Und wer hat die brennbare Flüssigkeit überall verstreut? Vorher? Das soll meine Mutter gewesen sein. Warum? Ja, weil sie wusste, dass mein Vater eine Geliebte hat oder eine Freundin. Ach so. Und Gerhard, jetzt rennt mir wirklich die Zeit weg. Wir haben uns sehr lange unterhalten, aber das kam mir jetzt noch neu dazu mit dem Vater, mit dem Aspekt. Es ist wirklich sehr schwer, aber dennoch, wenn du das in der Richtung dein Leben lang immer so doch interpretiert hast, würde ich eher doch dazu tendieren, nochmal hinzufahren. Weil das wirst du dir nie vorwerfen, ich bin da nochmal hingefahren. Du könntest dir aber vorwerfen, warum bin ich nicht hingefahren? Vielleicht wirst du sogar in dieser sehr schweren Situation, vielleicht wirst du da die wirkliche Wahrheit erfahren, was damals passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich muss leider Schluss machen, weil wir sehr lange schon reden. Ja. Aber ich glaube, wir würden uns da sonst im Kreis drehen, mehr könnte ich eh nicht sagen. Mhm. Die Tendenz habe ich dir jetzt gesagt. Ja, ich mache mir Gedanken. Ja, dann wünsche ich alles Gute und wünsche dir die richtige Entscheidung. Ja, schönen Dank. Sehr gerne, Gerhard. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Anil. Stimmt das? Anil? Hallo? Ja, hallo. Ist das richtig ausgesprochen, Anil? Ja, eigentlich wird das I nicht mitgesprochen, aber okay. Das I wird nicht mitgesprochen? Ja, das ist ein türkischer Buchstabe, das ist das I ohne Punkt. Anil. Das wird nicht ausgesprochen, genau. Anil, ja, das kann ich auch gut sagen. Das ist ein türkisch-indischer Name. Schön. Ein Mann? Ja. Ja, und du bist 18 Jahre alt? Ja, genau. Anil, sehr gut. Weswegen rufst du an, Anil? Also ich habe mit der Freundin meines besten Freundes geschlafen. Mit der Freundin des besten Freundes? Ja. Wie ist das passiert? Also ich muss jetzt mal ausholen, ich kenne sie seit 6 Monaten. Mich? Nein, die Freundin. Ja. Okay. Und vor 3 Monaten habe ich sie zusammengebracht, die beiden. Ja. Und letzten Freitag haben wir uns dann wieder getroffen, so haben wir ein bisschen Alkohol getrunken. Und dann ist er nach Hause gegangen. Sie wollte aber noch nicht nach Hause, dann ist sie noch zu mir gegangen. Ja, und dann ist es halt passiert. Naja, so passiert ja nicht von ganz automatisch. Wer hat angefangen? Ja, keine Ahnung. Das ist dieses ich gehe 90% und sie kommt die 10% dann beim Kuss. Und dann ist es halt weitergegangen. Da habe ich nicht verstanden. Du 90% oder was? Ja, genau. Also von dir ging es aus? Ja. Dein bester Freund ist wie lange schon dein bester Freund? Seit über 10 Jahren. Und dieses Mädel, wie und wo hast du die kennengelernt? Ich habe sie über Facebook kennengelernt. Ja, und dann hast du sie mit deinem Freund zusammengebracht. Warum? Ja, also wir hatten erstmal, sie hat kein Interesse an mir und ich hatte auch kein Interesse an ihr zuerst. Ja. Und sie wollte mal wieder einen Freund haben. Mhm. Und dann habe ich an meinen besten Freund halt gedacht, weil er auch schon lange Single war. Können wir sie gleich weiterreichen, hast du da gedacht? Ja, so in der Art. Ja. Und dann sind die halt zusammengekommen. Ja. Alles war schön. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, dass ich mit ihr geschlafen habe, das krass ist, die sind jetzt seit 3 Monaten zusammen, mhm, aber die haben nicht einmal miteinander geschlafen. Warum? Weil er Angst hat, wenn er jetzt Sex von ihr verlangt, dass die ganze Beziehung wieder zu Bruch geht. Deswegen will er warten, bis sie ankommt und Sex will. Ach. Ist er generell so ein vorsichtiger Typ? Nee, das war ja damals bei deinen älteren Beziehungen nicht. Und deswegen sind die alle zu Bruch gegangen. Glaubt er? Ja, glaubt er, deswegen. Ja. Und sie ist aber dem Sex gar nicht so abgeneigt und hat dann gerne bei dir mitgemacht. Also meinst du sie jetzt, oder wie? Ja, sie. Sie mag durchaus Sex und hat dann bei dir auch mitgemacht. Ja, wir haben dann halt miteinander geschlafen. Hm? Und dann ist sie so gegen 11 Uhr war das am Freitag, ist sie dann nach Hause gefahren. Hm? Hat dann, bevor sie gegangen ist, nur gesagt, ich hab dich echt voll lieb. Oh. Jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Am Freitag war das? Ja. Letzte Woche Freitag. Hast du sie seitdem, habt ihr nochmal irgendwie Kontakt gehabt? Nein, hatten wir nicht. Hast du Kontakt mit deinem Freund gehabt seitdem? Ja, der ist gerade sogar an mein Fenster gekommen. Der arbeitet bei mir in der Nähe und ich wohne in Parterre. Ja. Hat er angeklopft, meinte er, ja, Freitag war cool, haben wir viel gelacht, dies, das. Jetzt hast und du ja, schlecht. Jetzt hat er sofort auch wieder gefragt, ob wir diesen Freitag wieder irgendwas starten. Und er versucht, sie anzurufen, aber sie gibt nicht an die Telefon, hat er mir gerade noch gesagt. Mensch, jetzt musst du aber die Sache klären. Das kannst du jetzt nicht so laufen lassen. Leichter gesagt als getan. Bitte? Leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß, ist mir klar. Das hätte nicht passieren dürfen. Das Verhältnis zu deinem besten Freund ist ein sehr gutes und enges, inniges Verhältnis. Ja. Frage ich dich. Ist das so? Ja, ist so. Wir haben alles schon zusammen gemacht, was es überhaupt gibt. Jetzt auch schon mal ein Dreier. Erstes Gebot in einer guten Freundschaft, die Frau des Freundes ist immer tabu. Sage ich nur noch mal so, zur Klarstellung, ne? Ja, okay. So, und ist es passiert. Ich vermute mal, wie du es gerade beschrieben hast, dass die jetzt sich vielleicht mehr in dich verliebt hat, als sie verliebt ist in deinen Freund. Ja, das befürchte ich auch. Mhm. Deswegen musst du mal jetzt ganz schnell mit der telefonieren und die Sache klären, was die will. Was will sie? Wie denkt sie sich, wie es weitergeht? Das musst du mit ihr klären. Vorab musst du natürlich auch wissen, was willst du? Bist du denn jetzt, nachdem du mit ihr gepennt hast, bist du verliebt in die? So habe ich das noch gar nicht gedacht, dass ich sie anrufe. Ey, du bist echt ein Engel. Bitte? Du bist echt ein Engel. Ich habe gar nicht daran gedacht, mit dir zu telefonieren. Nein, es gibt mir erstmal eine Antwort. Bist du denn in sie auch verliebt jetzt oder ist es dir eigentlich egal? Nein, ich weiß nicht. So, ich fand es auch am Anfang ganz toll, aber zwischen uns hat sich erstmal nichts ergeben. Und dann habe ich sie ja mit meinem besten Freund zusammengebracht. Ja, das ist mir alles schon klar. Ich meine jetzt, nachdem ihr zusammen geschlafen habt, bist du irgendwie ein bisschen jetzt drauf und doch verliebt? Ja, ich würde schon gerne als Freundin jetzt haben, so. Ich meine, ich habe mit dir geschlafen, das... Mhm. Ach, Annel. Jetzt rufst du erstmal die Frau an, das Mädel an. Die ist 18? Nein, sie ist 17, ich 17. bin 18 und er ist 19. Gut. So, dann klärt ihr beide erstmal, was ihr miteinander wollt überhaupt. Was jetzt los ist. Wenn das zwischen euch beiden geklärt ist, was ihr wollt, dann musst du deinem Freund so schnell wie möglich rein Wein einschenken. Bist ja der Freundschaft schuldig. Da hast du recht. Das musst du machen, wenn das auch ein ganz hartes Ding ist. Das musst du machen. Okay, gut, das werde ich dann auch machen. Dann ja, weil, an. Weißt du, wenn er das von irgendjemand anderem oder von ihr erfährt, ist es für dich noch viel schlimmer, als wenn du ihm das gesagt hast. Also du musst jetzt Gespräche führen mit ihr und dann mit ihm. Okay. Ja. Alles klar? Danke dir, ne? Sehr gerne, Annel. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Hier ist Heike. Heike ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Heike. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ich hatte vor 4 Jahren eine Hirnthrombose. Eine Hirnthrombose? Ja, und bin da ins Koma gefallen und lag 63 Tage im Koma. 63 Tage im Koma? Mhm. Wie kriegt man eine Hirnthrombose? Ich hatte eine Bandscheiben-OP im Vorfeld. Die verlief auch relativ gut. Wurde dann von der Intensivstation auf die Normalstation gefahren und habe dann über mehrere Tage hinweg massivste Kopfschmerzen gehabt, was für mich völlig fremd war. Es wurde abgetan, ich lag auf einer chirurgischen Station, da war eigentlich so das Tagesgeschäft, da kamen ambulante Patienten zu einer OP und wurden abends dann wieder heimgeschickt. Ich hatte wohl auch Pfleger, der nicht wirklich gern mit Frauen zu tun hatte, der das auch deutlich gezeigt hat. Und nach 4 Tagen bin ich ins Koma gefallen und dann erst lief die Maschinerie an. Es war dann relativ schnell klar, was die Ursache für meine Kopfschmerzen ist. Und wenn das diagnostiziert ist, wird man da operiert? Das ist von Fall zu Fall verschieden. Also bei mir war es so, dass die Thrombose direkt am Kleinhirn saß und eigentlich inoperabel war. Das Ganze wird dann mit hochdosiert blutverdünnenden Medikamenten behandelt. Ja. Und unter strengster Beobachtung. Ja. Immer mit der Option, löst sich das Gerindel oder löst sich es eben nicht. Also das ist so, das wird tagtäglich eigentlich neu entschieden. Hat es sich gelöst? Es hat sich gelöst, aber das Koma hat sich nicht aufgelöst. 63 Tage Koma. Ja. Wie kam es, dass du dann aus dem Koma wieder erwacht bist? Es gab eine Ärztin, die dann zu meinem Mann damals meinte, dass es eigentlich so völlig untypisch ist, weil eigentlich war die Zeit des Komas so weit fortgeschritten, dass es nicht mehr sicher war, ob ich überhaupt noch aufwache, aber eigentlich waren meine Werte zu gut, um dann auch zu sterben. Was man ihm auch ganz, was ich auch gehört habe, dass es unter 2 Krankenschwestern hieß, vielleicht schafft sie ja die Nacht noch. Und also ich war eigentlich mehr tot als lebendig. Aber das hast du nicht gehört, als du im Koma lagst? Das habe ich gehört. Das hast du gehört, obwohl du tief im Koma lagst? Die letzten 10 Tage, bevor ich dann wieder aufgewacht bin, waren so, ich habe also im Nachhinein die Krankenakten eingesehen, dass die Vitalwerte gleichbleibend waren. Ich habe aber von den letzten 10 Tagen ganz, ganz klare Einschnitte, ganz klare Aussagen. Ich habe Gespräche von Ärzten, von Pflegern, von Patienten, von Physiotherapeuten, von Besuchern und Patienten. Obwohl du dort lagst und alle dachten noch, du liegst im Koma. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das hört man immer wieder, dass Koma-Patienten das erzählen. Ja, und viele haben halt einfach auch, ich war eigentlich abgeschrieben. Also ich habe mitgekriegt, mal morgens bei dem Schichtwechsel, dass die Nachtwache zur Tagesschicht sagte, noch haben wir sie. Du hast das verstanden, aber du konntest dich in keinster Weise bemerkbar machen. Nein. Du konntest du die Augen öffnen? Nein. Du konntest auch nicht die Finger ein wenig bewegen? Nein. Gar nichts. Du lagst wirklich wie gelähmt da. Ich wollte rufen, ich wollte sagen, hallo hier, ich bin da, ich höre euch, ich krieg das mit. Aber es ging nicht. Hat man dir weh getan? Was heißt weh getan? Ja, es ist sehr schwierig. Also ich hatte im Vorfeld zu dieser Bandscheiben-OP ein sehr intensives Gespräch mit dem Narkosearzt. Ich war vor vielen, vielen Jahren in eine fast geglückte Vergewaltigung verbunden und hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ich auf keinen Fall mich am linken Arm irgendwie mit Blutdruckmanschette oder mit Fixieren oder wie auch immer. Also das war so, ich war damals einen Tag lang gefesselt und seitdem ist einfach, sobald mein linker Arm irgendwo festgemacht wird oder sobald da Druck drauf ist, ist vorbei. Haben die darauf Rücksicht genommen? Nein. Und das hast du mitbekommen? Ich habe wohl irgendwann, wann auch immer, ich weiß nicht, mit der linken Hand um mich geschlagen, habe wohl auch mal versucht, irgendwelche Schläuche aus der Nase zu ziehen und ich wurde links fixiert. Und ich konnte es niemandem klar machen. Ich konnte nicht sagen, mach das weg. Ich habe dann immer mal wieder Panikattacken gekriegt, wo dann natürlich die ganze Apparatur losging. Und dann alle immer da standen und keiner konnte sich erklären, warum, wieso. Das ist ja wirklich wie im Horrorfilm. Es ist Horror und ich merke auch jetzt, mir bleibt so langsam die Stimme weg. Ich fange an zu zittern und ja. Wie war der Moment des Aufwachens? Ja, wie war der Moment des Aufwachens? Aufgeweckt hat mich meine 4-jährige Tochter. Ach, wie kam das? Ja, eben diese Ärztin, die so die Zeiten nicht mehr einordnen konnte, machte dann den Vorschlag. Und ja, mein Mann hat zusammen mit unserer damaligen Haushaltshilfe, die sich um das Kind gekümmert hat, beschlossen, okay, sie gehen den Schritt. Und ja, meine Tochter wurde also intensiv darauf vorbereitet, auch wie Mama da liegt, wie das aussieht, dass das halt mit einem normalen Krankenbett nichts zu tun hat. Achso, sie hatte das vorher nicht gesehen, die Kleine. Die durfte nicht rein. Ja. Und ja, die haben sie nach dem Kindergarten zu mir gebracht und abends war ich wach. Da ist die Kleine an deinem Bett gegangen, hat dich angefasst, gestreichelt, hat dir was gesagt? Ja, also ich weiß es aus Erzählungen. Ich kann mich an den, also ich habe natürlich nicht die ganzen 10 Tage, die 24 Stunden mitgekriegt. Mhm. Mir fehlen natürlich schon immer wieder Zeiten dazwischen, aber man hat mir dann erzählt, die haben sie aufs Bett gesetzt. Und sie hat mir wohl über die Backe gestreichelt und hat gesagt, Mama, jetzt hast du aber genug geschlafen, steh doch jetzt bitte wieder auf. Das ist ja rührend. Das ist ja wirklich sehr rührend. Und das ist so. Dann hat dein Kind dich ins Leben zurückgeholt. Ja. Das ist schön. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Nun sind 4 Jahre vergangen. Wie geht es dir denn heute? Ja, wie geht es mir heute? Meine Ehe ist zerbrochen. Die hat den Folgen dieser Krankheit nicht standgehalten. Die war schon vorher sehr instabil, aber das war dann wohl so. Was waren das für Folgen? Ich bin aufgewacht, halbseitig gelähmt und ohne Sprache. Oh. War nach der akuten Klinikzeit 17 Wochen in Reha. Das heißt, du musstest ganz neu sprechen lernen? Ich musste neu das Sprechen lernen. Ich musste neu lernen, schrittweise zu gehen. Pro Woche im Schnitt 5 Schritte. Kannst du heute richtig gehen? Nein. Also ich kann mich mit Stöcken und mit Rollator vorwärts bewegen. Mhm. Für größere Strecken habe ich einen Rollstuhl. Aber du kannst perfekt wieder sprechen, das hören wir ja. Ich habe 99% wieder. Mhm. Ich habe auch die Lähmung in der Hand zu ja, guten 95% wieder weg. Lebt denn dein Kind bei dir? Ich habe meine Tochter mitgenommen, als wir uns getrennt haben. Und ja, das ist so eigentlich das Traurige, dass ich mit meinem Lebensretter inzwischen 8-jährig so massiv überfordert bin, dass ich vermutlich in absehbarer Zeit meine Tochter in ein Erziehungsheim geben muss. Oh. Was heißt überfordert? Du bist überfordert. Also ich habe ein hochbegabtes Kind, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, die fordert unheimlich viel, die braucht unheimlich viel Input, ist ihren Altersgenossen um einiges voraus. Ja. Und ja, inzwischen ist es so, dass sie also mit ihren 8 Jahren sich mir gegenüber benimmt wie eine 14-jährige Pubertierende. Ach so, das heißt gar nicht mal, dass du die Alltagsaufgaben nicht schaffst, sondern du schaffst wirklich nicht, mit dem Mädel fertig zu werden. Ich schaffe das mit dem Mädel nicht mehr. Mhm. Und es ist inzwischen so weit, dass wir eine Tagesliste führen, wo dann 6 Punkte abgehakt werden mit Schulnotensystem. Mhm. Und meine Tochter keinen Tag hinkriegt, wo sie irgendwie da tonfallmäßig im Verhalten, in ihrer Trödelei. Das heißt, es hat alles so schön angefangen, dass die Tochter dich zurückgeholt hat und jetzt ist alles so problematisch geworden. Und du stehst vor dem Problem, sie weggeben zu müssen. Sonst ist es für dich schlecht und für sie auch. Ich bin inzwischen so weit, dass ich Angst habe, in einen Nervenzusammenbruch zu stürzen oder noch Schlimmeres. Und davor will ich mich und sie beschützen. Noch Schlimmeres heißt? Ich habe früher einen sehr harten körperlichen Beruf ausgeübt. Ich habe auch heute noch trotz Krankheit sehr viel Kraft und ich habe Angst, dass wenn mir irgendwann die Hand ausrutscht, dass sie gegen die Wand fliegt und irgendwas passiert. Hast du dich, warst du schon mal wegen dieser Sache in eine Beratungsstelle bei einem Therapeuten? Ich habe intensive therapeutische Behandlung gehabt. Man zieht dann weg und kümmert sich so neben Umzug, Einzug, Neuanfang um einen neuen Therapieplatz und muss dann feststellen, dass man, je größer die Städte werden und je bekannter die Universitäten sind, umso kleiner ist die Chance, irgendwo einen Therapeuten zu finden, weder für sich noch für sein Kind. Das ist ja nun ein sehr ernstes Problem, in dem ihr beide steckt. Und dieses Problem muss man ja mit großer Vorsicht jetzt angehen, damit auch für die Zukunft nicht allzu großer Schaden entsteht bei dir und auch bei dem Kind und auch in der Beziehung Mutter-Kind. Ja. Deshalb möchte ich vorschlagen, das kann ich gar nicht hier in dem Gespräch leisten, dass wir dich jetzt mal zurückrufen. Und mein Psychologe, der heute Abend Dienst hat hier bei uns, würde sich mal die Sache genau anschauen und ich hoffe, dass wir dir so vielleicht so ein bisschen, vielleicht so eine Richtung noch sagen können oder dir einen kleinen Tipp geben könnten. Bist du damit einverstanden? Ja, klar. Dann würde ich das vorschlagen, das machen wir jetzt mal, liebe Heike. Also nochmal Glückwunsch, dass das alles damals so gut gelaufen ist und ich hoffe, dass sich die schwere oder die problematische Lebenslage jetzt auch irgendwie lösen wird für euch beide. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Dankeschön. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Alles Gute. Ich wollte noch was loswerden. Ja? Du bist der einzige Lichtblick in schlaflosen Nächten. Das war ein sehr netter Satz zum Schluss. Ich danke dir sehr herzlich, Heike. Ich danke euch. Alles Gute. Ihr macht einen guten Job. Dankeschön, wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Annemarie. Annemarie ist 53. Hallo Annemarie. Hallo. Mann, ich sehe gerade, ich habe mich mit der Zeit vertan. Aber wir reden noch ein bisschen. Um was geht's? Ja, das geht darum, wie ich gesagt habe, wir haben Dämonen in der Wohnung. Ich habe nicht verstanden. Wen habt ihr in der Wohnung? Dämonen. Dämonen? Ja. Was habe ich dir genau darunter zu verstehen? Ja, Dämonen ist ja da, wie soll ich das sagen, das sind ja nicht die Geister, sondern das sind die bösen Geister. Wie machen die sich bemerkbar? Die machen sich bemerkbar, es ist eiskalt in dem Zimmer. Auch im Sommer? Auch jetzt im Sommer, eiskalt. In einem bestimmten Zimmer? Ja, im Schlafzimmer. Ja. Und es war so, meine Tochter ist vor ein paar Tagen aus dem Schlafzimmer rausgekommen und hat sich bei mir im Wohnzimmer hingesetzt. Starr. Die hat dann vor sich hingestarrt. Ich habe sie angesprochen, die hat nicht reagiert. Und da war ich so weit, dass ich den Arzt, Notarzt rufen wollte. Und da war meine Arbeitskollegin da und die hat dann gesagt, du musst die ansprechen. Und dann habe ich dann so weit gesprochen, wie sie sie ansprechen konnte. Und dann hat sie gesagt, Mama, da ist ein Schatten. Und den haben wir auch gesehen, den Schatten. In eurem Schlafzimmer? Nein, der war im Flur. Im Flur. Geht ja auch bis zum Flur, geht der rein. Und dann hat sie gesagt, aus dem Schatten kam ein Gesicht. Sie konnte nicht erkennen, was für ein Gesicht das war. Es kam ein Gesicht raus. Ja. Und er hat dann zu ihr gesagt, komm mit, ich muss dir was zeigen. Und ist sie mitgegangen? Nein. Die hat sich dann innerlich doch dann gewehrt. Diese Dämonen sind in eurem Schlafzimmer? Ja, die sind bei uns in der Wohnung. Es ist schlimm. Und wie merkst du das, wenn du nachts schläfst? Dann ist dann eiskalt und dann sind dann die Türen, die gehen zu. Obwohl die Türen zu sind, gehen die Türen auf und zu. Das ist ja gruselig. Das ist furchtbar. Ich habe gesagt... Wie lange geht denn das schon so? Geht ja jetzt schon über 3 Wochen. Ich habe schon Weihwasser im Flur, im Wohnzimmer, überall aufgestellt. Hilft wenig. Ja, weil der Pastor sagt, ich hatte auch den Pastor angerufen. Und dann sagt der Pastor, Weihwasser, normal schrecken die ja davor ab. Hat das der Pastor gesagt? Ja, das sind ja keine Toten. Sagt er, das sind die bösen Toten. Sagt er, die nennen wir Dämonen. Na, was der Pastor da alles so erzählt. Annemarie, nun ist meine Sendung vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich habe da noch eine Idee, okay? Ja, okay. Bis gleich. Leg mal bitte auf, wir melden uns nochmal. Ja, okay. Tschüss. So, ihr Lieben, ich wünsche euch eine dämonenfreie Nacht in der Technik, Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt euch ab 0 Uhr melden. Gute Nacht.